Wisset ihr nicht, dass ich sein muss im Ding, das meines Vaters ist? Wisset ihr nicht, dass ich sein muss im Ding, das meines Vaters ist in dem, das meines Vaters ist in dem, das meines Vaters ist in dem, das meines Vaters ist. Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist in dem, was meines Vaters ist. Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist in dem, was meines Vaters ist in dem, was meines Vaters ist.